sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben will. Wahrlich, ich sage euch, o dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Oh! Kinder zwölfen einer, mit Namen Judas Ischariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und die boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you. Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Setzte sich zu Tische mitten zwölfen, und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: Es wäre ihm selbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinke Fleisch und den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden nicht zerstreuen. Und sprach zu ihm: Wenn sie auf alles sich an die Erde bin, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch. da nahm zu sich Petrum und die zwölf Söhne Zebedei und fing an zu trauen und zu sagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine meinem Jesu war. Ich will bei meinem ich will bei meinem Jesu wachen. Oh. ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater ist wirklich, so wie er dieser Kelch von seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und bete, dass ihr nicht in Anfechtung Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe.